Lügen, lasst euch doch nicht von ihm stören. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Wir ja sind, wir sind bereit. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Wir ja sind, wir sind bereit.